Kapitel 4 Glücksbringer und Omen aus islamischer Sicht. Im ersten Kapitel über Tauhid wurde Tauhid ar-Rububiyya, die Einheit in der Herrschaft Allahs, definiert als die Vergegenwärtigung Allahs als Schöpfer und Erhalter des Universums in jeder Beziehung. Die Schöpfung, die Aufrechterhaltung und schließlich die Zerstörung des Universums mit allem, was darin ist, erfolgt auf den Befehl Allahs. Auch Glück und Unglück sind dem Willen Allahs unterworfen. Die Menschen fragten sich jedoch zu allen Zeiten, ob es nicht einen Weg gäbe, Phasen des Glücks oder Unglücks vorherzusagen. Gäbe es die Möglichkeit, solche Vorhersagen zu machen, könnte man Katastrophen vermeiden und sich Erfolg garantieren. Seit alters her gibt es Leute, die fälschlicherweise von sich behaupten, Zugang zu diesem verborgenen Wissen zu haben. Die Massen der unwissenden Menschen scharten sich um sie und zahlten ihnen und zahlen immer noch immense Summen, um etwas von diesem so wichtig erscheinenden Wissen zu erlangen. Einige der Methoden, die erfunden wurden, um Unglück abzuwenden, breiteten sich überall hin aus. So kann man in den meisten Gesellschaften Glücksbringer, die später noch eingehender behandelt werden, in Hülle und Fülle finden. Aber auch die verschiedenen geheimnisvollen Wege, die man sich ausgedacht hat, um sich Wissen über die Zukunft zu verschaffen, haben sich weit verbreitet. So findet man bestimmte Arten von Omen und deren verschiedene Interpretationen in allen Zivilisationen. Ein Teil dieses Wissens ist jedoch geheim geblieben und wird als okkulte Technik der Wahrsagerei und Magie in verschiedener Form von Generation zu Generation weitergegeben. Da diese Praktiken weit verbreitet sind, ist es sehr wichtig, ein klares islamisches Konzept von ihnen zu entwickeln. Werden sie nicht richtig verstanden, kann ein Muslim sehr leicht der großen Sünde des Schirk, der die Wurzeln dieser Praktiken ist, verfallen. In den folgenden 4 Kapiteln wird die islamische Position bezüglich dieser Behauptungen, die sowohl im Widerspruch zu den einzigartigen Eigenschaften Allahs stehen, als auch zur Verbreitung der Anbetung der Schöpfung führen, detailliert dargestellt. Jede Behauptung wird auf der Grundlage des Korans und der Sunna des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, analysiert. Und es wird für diejenigen, die aufrichtig nach dem wirklichen Verständnis des Tauhid streben, ein islamisches Urteil abgegeben. Kapitel 4.1 Glücksbringer. Zur Zeit des Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war es unter den Arabern weit verbreitet, Armbänder, Armreife, mit Perlen beschmückte Halsbänder, Muscheln etc. als Glücksbringer zu tragen, um das Böse abzuwenden und um Glück herbeizuführen. Talismane und Amulette findet man in allen Regionen der Erde in verschiedenen Formen. Wie schon in den vorherigen Kapiteln erwähnt, widerspricht der Glaube an Glücksbringer, Talismane und Amulette dem wahren Glauben an Allahs Herrschaft, da man erschaffenen Dingen die Kraft beimisst, Böses zu verhindern und ein gutes Schicksal herbeizuführen. Der Islam wandte sich gegen diese Dinge in allen in Arabien zur Zeit des letzten Propheten auftretenden Erscheinungsformen und schuf damit die Grundlage, um ähnliche Glaubensvorstellungen und Praktiken, wo und wann auch immer sie in der Zukunft auftreten sollten, zu verurteilen und zu verbieten. Denn diese Glaubensvorstellungen sind in den meisten heidnischen Gesellschaften die ideologische Grundlage für den Götzendienst und die Glücksbringer selbst sind nichts anderes als ein Zweig des Polytheismus. Dieses Verhältnis zwischen Glücksbringer und Götzendienst kann man leicht anhand des katholischen Christentums erkennen, in dem Jesus, der Gesandte Allahs, vergöttert und seine Mutter Maria sowie bestimmte Heilige angebetet werden, während Bilder, Statuen und Medaillons mit ihren erfundenen Abbildern aufbewahrt und getragen werden, um Glück herbeizuführen. Als die Menschen zur Zeit des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, den Islam annahmen, glaubten viele von ihnen an Glücksbringer, die im Arabischen allgemein unter dem Namen Tamaim, Singular Tamima, bekannt sind. Daher findet man viele Aufzeichnungen über Aussagen des Propheten, in denen er solche Praktiken strikt verbietet. Folgend nur einige Beispiele. Imran ibn Hussein überlieferte, dass einmal, als der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, einen Armreif aus Messing am Oberarm eines Mannes sah, er ihn wie folgt ansprach: Wehe dir, was ist das? Der Mann antwortete, dass dieser dazu diene, ihn vor einer Krankheit namens Al-Wahina zu beschützen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Mach ihn ab, denn wahrlich, er würde nur deine Schwäche wachsen lassen. Und wenn du mit ihm gestorben wärst, hättest du niemals Erfolg gehabt. Daher ist es sowohl kranken als auch gesunden Menschen strikt verboten, Armbänder, Armreifen und Armringe aus Kupfer, Messing oder Eisen im Glauben, diese könnten Krankheiten verhindern oder heilen, zu tragen. Dies fällt ebenfalls unter das Verbot, Krankheiten mit Haram-Mitteln, also unerlaubten Mitteln, zu behandeln, zu dem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, gesagt hat: Behandelt eure Krankheiten, aber behandelt eine Krankheit nicht mit verbotenen Mitteln. Es gibt auch einen Bericht von Abu Waqid al-Laythi, dass sie an einem Baum namens Datu Anwad vorbeikamen, als der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, nach Hunain aufbrach. Die Götzenanbeter pflegten ihre Waffen an die Äste dieses Baumes zu hängen, um so Glück zu erlangen. Einige der Sahaba, der Gefährten des Propheten, die neu im Islam waren, befragten den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, darüber, einen ähnlichen Baum für sich selbst zu erwählen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete: Subhanallah, Allah sei gepriesen. Dies ist genau dasselbe, was die Leute des Moses zu ihm sagten: Mache uns einen Gott, so wie ihre Götter. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr alle werdet den Weg derer gehen, die vor euch waren. In diesem Hadith lehnt der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, nicht nur die Vorstellung von Glücksbringern ab. Er prophezeite auch, dass die Muslime die Praktiken der Christen und der Juden imitieren werden. Die Dhikr-Gebetsketten, deren Verwendung unter den Muslimen weit verbreitet ist, sind eine Imitation des Rosenkranzes der Katholiken. Maulid, Geburtstagsfeiern des Propheten, ähnelt Weihnachten, und der Glaube vieler Muslime an Heilige und deren vermittelnde Rolle unterscheidet sich im Prinzip nicht von dem, was wir im Christentum vorfinden. Die Prophezeiung ist bereits eingetroffen. Darüber hinaus betonte der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, die ernsten Folgen des Tragens von Amuletten, indem er den Fluch Allahs auf jene beschwor, die so etwas tun. Uqba ibn Amir berichtet, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, einst sagte: Möge Allah denen Misserfolg und Unruhe bescheren, die einen Talisman tragen oder sie an andere hängen. Die Gefährten des Propheten befolgten streng die Anweisungen des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, über Glücksbringer und Amulette. Daher gibt es viele Aufzeichnungen über Vorfälle, bei denen sie sich offen gegen solche Praktiken wandten, wann immer sie auftauchten, sei es in der Gesellschaft oder auch bei ihren Familien. Urwa überliefert, dass als der Sahabi Hudhayfa einen kranken Mann besuchte und ein Armband am Oberarm des Mannes sah, er dieses herunterriss und zerbrach. Hudhayfa rezitierte dann den Vers: Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm Götter zur Seite zu stellen. Sura Yusuf, Vers 106. Bei einem anderen Ereignis berührte er den Oberarm eines kranken Mannes und entdeckte ein Armband. Als er den Mann fragte, was dies sei, erwiderte der Mann: Es beinhaltet einen Zauberspruch, welcher eigens für mich gemacht wurde. Hudhayfa riss es von dessen Arm herunter und sagte: Wenn du damit gestorben wärest, hätte ich niemals das Bestattungsgebet für dich vollzogen. Abdullah ibn Mas'uds Frau Zainab berichtete, dass ibn Mas'ud sie einst nach dem Band fragte, das sie um ihren Hals trug. Sie antwortete: Es ist ein Band, in dem ein Zauberspruch enthalten ist, der mir helfen soll. Er riss es an sich, zerstörte es und sagte: Wahrlich, die Familie Abdullahs benötigt keinen Schirk. Ich habe vom Gesandten Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, gehört, dass er sagte: Wahrlich, Zauberformeln, Talismane und Glücksbringer sind Schirk. Zainab antwortete: Warum sagst du so etwas? Mein Auge zuckte fortwährend, daher ging ich zum So-und-so, einem Juden, der darauf eine Zauberformel anbrachte, und es hörte auf zu zucken. Ibn Mas'ud sagte: Wahrlich, es war nur ein Teufel, der dein Auge mit seiner Hand stach, und als du es verzaubert hast, ging er fort. Es hätte dir gereicht, wenn du das gesagt hättest, was der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, gewöhnlich sagte: Entferne die Qual, o Herr der Menschen, und heile sie vollständig, denn du bist der wahre Heiler. Es gibt keine Heilung außer deiner Heilung, eine Heilung, der keine Krankheit folgt. Kapitel 4.2. Das islamische Urteil über Glücksbringer. Wie zuvor schon erwähnt, ist das Verbot von Amuletten, Talismanen und Glücksbringern nicht auf die arabischen Formen, die vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, bekämpft wurden, begrenzt. Wo auch immer ein Objekt zu diesem Zweck benutzt wird, findet dieses Verbot seine Anwendung. Trotz des technologischen Fortschritts und wissenschaftlicher Errungenschaften ist der Gebrauch einer Vielzahl von Glücksbringern in der westlichen Gesellschaft heutzutage weit verbreitet. Viele Talismane sind mit dem täglichen Leben derart verflochten, dass nur wenige Menschen darüber nachdenken. Wenn aber ihre Wurzeln dargelegt werden, wird der Schirk, der ihre Grundlage ausmacht, klar erkennbar. Im Folgenden nur zwei Beispiele von im Westen beliebten Talismanen. Die Hasenpfote. Die hinteren Pfoten von Hasen oder goldene, silberne Nachbildungen davon werden von Millionen von Menschen im Westen in Form von Ketten und Armbändern als Glücksbringer getragen. Der Ursprung dieses Glaubens basiert auf der Gewohnheit des Hasen, die hinteren Beine auf den Boden zu schlagen. Die Vorfahren glaubten, dass Hasen, indem sie auf den Boden schlugen, mit den Geistern unterhalb der Erde sprechen. Daher wurden die Pfoten als ein Mittel zur Überbringung der eigenen Wünsche an die Geister bewahrt, aber auch generell als ein Instrument, um Glück zu bescheren, benutzt. Das Hufeisen. In Amerika hängen in vielen Wohnungen Hufeisen über den Türen. Verkleinerte Versionen werden auch im Glauben, dass sie Glück herbeiführen würden, als Armband, Schlüsselanhänger oder als Halsband getragen. Die Wurzeln dieser Vorstellung kann man in der antiken griechischen Mythologie finden. Im antiken Griechenland wurden Pferde als heilige Tiere angesehen. Wurde ein Hufeisen über einer Tür aufgehängt, dachte man, es würde Glück bringen. Die offene Seite musste nach oben zeigen, sodass das Glück anhält. Wenn es nach unten zeigte, glaubten sie, das Glück würde vergehen. Der Glaube an Glücksbringer soll erschaffenen Dingen nach dieser Überzeugung die göttliche Kraft geben, Unglück abzuwenden. Daher behaupten diejenigen, die solche Glaubensvorstellungen unterstützen, dass Allahs Herrschaft durch seine Schöpfung begrenzt sei. So sprechen sie den Glücksbringern mehr Macht zu als Allah, da diesen Glücksbringern die Fähigkeit beigemessen wird, ein Unglück zu verhindern, das von Allah bestimmt wurde. Deswegen ist der Glaube an Glücksbringer und dergleichen eine offensichtliche Form des Schirk, genauso wie es Ibn Mas'ud in einer zuvor genannten Überlieferung erläutert hat. Diese Beurteilung wird auch durch den folgenden Hadith bestärkt. Uqba ibn Amir berichtet, dass als eine Gruppe von 10 Männern zum Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, kam, er den Treueschwur nur von 9 annahm. Sie fragten, O Gesandter Allahs, warum nahmst du den Vertrag von 9 an und hast diesen Mann abgelehnt? Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, Wahrlich, er hat einen Talisman bei sich angebracht. Der Mann steckte danach seine Hand in seinen Mantel, nahm den Talisman ab und zerbrach ihn. Nachdem der Prophet seinen Schwur annahm, wandte er sich den Leuten zu und sagte, Wer auch immer einen Talisman trägt, hat Schirk begangen. Amulette mit Koranversen. Die Sahaba, wie Abdullah ibn Mas'ud, ibn Abbas und Hudhaifa, waren alle gegen Amulette mit Koranversen. Einige Gelehrte unter den Tabi'un, den Schülern der Gefährten des Propheten, haben es zwar erlaubt, die meisten aber waren dagegen. Jedoch unterscheiden die Hadith-Texte über Talismane nicht zwischen Glücksbringern mit oder ohne Koranversen. Zugleich haben wir keine Berichte darüber, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, Koranverse getragen hat oder erlaubt hat, sie zu tragen. Das Tragen von Koranversen auf diese Art und Weise widerspricht der Methode des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, Zaubersprüche zu brechen und Böses abzuwenden. Es ist Sunna, bestimmte Kapitel und Verse aus dem Koran zu rezitieren, wenn einem Schlechtes widerfährt. Die einzig empfohlene Methode, um gutes Schicksal durch den Koran zu erlangen, ist es, ihn selbst zu rezitieren. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, Wer auch immer einen Buchstaben aus dem Buch Allahs liest, verdient eine gute Tat. Und jede gute Tat ist 10-mal mehr wert als sein eigentlicher Wert. Ich sage nicht, Alif Lam Mim ist ein Buchstabe. Alif ist ein Buchstabe. Lam ist ein Buchstabe. Und Mim ist ein Buchstabe. Das Tragen des Korans als Amulett ist wie das Gleichnis von einem kranken Mann, der ein Rezept von einem Arzt verschrieben bekommt. Anstatt das Rezept zu lesen und sich die Medizin zu besorgen, knüllt er es jedoch zusammen, steckt es in einen Beutel und hängt es sich um seinen Hals, in dem Glauben, dass es ihn heilen würde. Glaubt jemand, der den Koran in der beschriebenen Form als Amulett trägt, dass dies Schlechtes verhindern und ein gutes Schicksal herbeiführen könne, so unterstellt diese Person einem Teil der Schöpfung die Macht, etwas zu vermeiden, das Allah der Erhabene bereits vorherbestimmt hat. So verlässt er sich auf das Amulett anstatt auf Allah. Und genau das ist die Essenz des Schirk bei der Verwendung von Glücksbringern, so wie aus der folgenden Überlieferung zu erkennen. Isa ibn Hamza sagte, Einst kam ich Abdullah ibn Ukaym besuchen und fand dort Hamza. Ich fragte ihn, Trägst du nicht eine Tamima? Er antwortete, Möge Allah uns davor Zuflucht gewähren. Weißt du nicht, dass Allahs Gesandter, Frieden und Segen seien auf ihm, sagte, Wer auch immer ein Armband oder ein Halsband trägt, verlässt sich darauf? Der Brauch, Koranausgaben zu produzieren, die so sehr verkleinert sind, dass es nicht möglich ist, das Geschriebene mit dem bloßen Auge zu lesen, um sie dann als Medaillon zu tragen, lädt gerade zum Schirk ein. Ebenso ermutigen Ornamente mit Ayatul Kursi, dem Schemelvers, die in winzigen, eigentlich unlesbaren Buchstaben geschrieben und als Anhänger getragen werden, zum Schirk. Trägt jemand jedoch solch ein Ornament als bloße Verzierung, begeht er keinen Schirk. Die meisten Leute tragen sie aber mit der Absicht, sich damit vor Bösem zu schützen und machen sich auf diese Art einer Kategorie des Schirk in den grundlegendsten islamischen Prinzipien des Tauhid schuldig. Muslime sollten sehr darauf achten, den Koran nicht auf diese Art und Weise zu gebrauchen. Durch das Aufhängen des Korans in Autos, als Schlüsselanhängern, Arm- und Halsbändern, so wie es Nicht-Muslime mit ihren verschiedenen Amuletten und Talismanen machen, wird dem Schirk Tür und Tor geöffnet. Daher muss man sich bewusst darum bemühen, den eigenen Glauben von allem zu reinigen, was im Widerspruch zu einem reinen Konzept des Tauhid steht.